Meiner Einsicht nach sind solche nicht einen Schuss Pulver wert und verdienten nicht, aus dem Staube der Vergessenheit gezogen zu werden. Friedrich der Große. Möge jeder nach dem Maß seines Vermögens die Lesung und die Kommentierung des Nibelungenliedes auf sich wirken lassen. Johann Wolfgang von Goethe. Was gehen uns die Nibelungen an? Die Helden haben ausgespielt. Einer schläf. Der Nibelungenlied könnte die deutsche Ilias werden. Johannes von Müller. Die Nibelungen sind ein Hauptbuch bei der Erziehung der deutschen Jugend. August Wilhelm Schlegel. Verpönt und vergöttert, verspottet und bewundert. Eines scheinen sie auf alle Fälle geschafft zu haben, die Nibelungen, sich einen dauerhaften Platz im kollektiven Gedächtnis des deutschen Volkes zu sichern. Wenige, denen zu König Gunther, der schönen Kriemhild, dem tapferen Siegfried, der unbezwingbaren Brünhild und dem verräterischen Hagen, nicht zumindest einfiele, in welchem Werk sie eine Rolle spielen. Wie um einen nicht enden wollenden mythischen Faden rankt sich die ewig neue, alte Geschichte vom fluchbeladenen Schatz, unrechtmäßigen Liebesbeziehungen, törichtem Heldenmut, Treue, Verrat und Rache. Es ist eine Geschichte, in der Geheimnisse gegen unbedingte Loyalität getauscht werden, die sich jedoch als System unvereinbarer Widersprüche und Verstrickungen erweist, aus dem man sich nur schwer oder gar nicht freikaufen kann. Denn Rache ist ein Tauschgeschäft besonderer Art. Es wuchs in Burgunden ein viel edel Magedin, das in allen Landen nicht schöners mochte sehn. Die Dichtung um den Drachentöter Siegfried ist ein herausragendes Beispiel europäischer Heldenepik, vergleichbar mit der griechischen Troja-Sage und seit 2009 UNESCO-Weltdokumentenerbe. Hat das Meere ein Ende, das ist der Nibelungenlied. Die Nibelungen sind die Helden vieler Generationen. Sie bevölkerten die Fantasien des höfischen Publikums des 13. Jahrhunderts, die Fantasien der Bayreuther Festspielgemeinde, die Kindheitsträume unserer Großeltern und die Fantasien ganzer Germanisten- und Mediävisten-Generationen. Sind die Nibelungen unsterblich? Das Nibelungenlied bietet Vorzeitheroen an, die in unserer heutigen literarischen Welt natürlich nicht mehr in sind. Und die werden uns hier in einer Wucht vorgeführt und in einem eloquenten Bilderreichtum, wie es der heutigen Literatur nicht mehr zukommt. Und ich denke, das macht uns Vergnügen. Die Nibelungen. Wie sie wurden, was sie sind. Mythenlabor. Ein Feature von Gabi Schlag. Achtung bitte, Achtung, Ruhe bitte. Ich würde gerne mal reingehen mit Ihrem Ende. Eilen Sie zu, danke. Die Bühnen in Halle. Wiederaufnahmeprobe Rheingold. Das Vorspiel der Tetralogie von Wagners Ring des Nibelungen. Eine Koproduktion von Halle und Ludwigshafen. Eine Produktion, die den Ring dem normalen Volk nahebringen möchte. Die Stelle war richtig, du hast einen Satz vergessen. Lasst euch raten. Hans-Günther Heime, der Theaterarbeiter schlechthin, ein Stück Theatergeschichte, sitzt am Regiepult. Verantwortlich für Inszenierung, Bühnenbild und Ausstattung. Ich war noch nie in meinem Leben in Bayreuth. Das Wichtigste ist die Befreiung von dem ganzen Müll, ja? Also der da drauf liegt und lag. Karl-Heinz Steffens dirigiert. Er ist Chefdirigent der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Außerdem auch Generalmusikdirektor der Oper Halle und der Staatskapelle Halle. Ist der Ring nicht eine Nummer zu groß für die Provinz? Wir sind nicht Broadway, wir sind Off-Broadway. Wir sind die kleine Querstraße daneben, wo man dann sich nicht nur hinfährt, sondern auch hingeht, wenn man vielleicht einen Geheimtipp bekommen hat. Wir können auf unsere Art und Weise ein schlüssiges Wagner-Konzept machen. Die nach Bayreuth gehen, die sollen auch zu uns kommen und die Sache, die Medaille von der anderen Seite sehen. Die Welt des Nibelungen scheint dem Untergang geweiht. Gier, Macht, Fluch herrschen vor. Alberich stiehlt den Rheintöchtern das Gold, knechtet seine Arbeiter und strebt die Weltmacht an. Diese wird jedoch bereits von Wotan für sich beansprucht. So raubt Wotan gemeinsam mit Loge Ring, Gold und Tarnhelm. Sein Bauprojekt Walhall will er mit der Existenzgrundlage für seine Götterfamilie bezahlen. Gattin Fricka verbietet ihm das. So muss Wotan den verfluchten Ring den beiden Riesen überlassen. Voller Neid bringt der eine den anderen um. Der verfluchte Ring hat begonnen, seine Wirkung zu entfalten. Heime entzaubert den schwülstigen Ring. Nüchternheit regiert. Wotan und Brünhild treffen sich im Automatencasino. Siegmund und Sieglinde nehmen Abschied in einer neonerleuchteten Abflughalle. Kinder haben den Opernvorhang gestaltet und Jugendliche in einem Wettbewerb teilweise die Kostüme entworfen. Ich meine, dass man mit diesem Stoff alles, aber auch alles diskutieren kann, was heute anliegt. Von Globalisierung, von Naturkatastrophen, von Beziehungen zwischen Vater und Tochter, zwischen Geschwistern. Überhaupt hat eine Familie noch eine Chance, eine Liebessituation, wo hat die Grenzen. Also unzählige dieser Themen werden da einfach diskutiert. Uns ist in alten Meeren wunders viel gesagt. Die Ursprünge der Nibelungensage gehen bis in die Zeit der germanischen Völkerwanderung zurück. Die bekannteste schriftliche Fixierung ist das um 1200 entstandene Nibelungenlied, ein Text aus der Blüte des Hochmittelalters. Der Dichter verknüpft die mythischen Sagen von Brünhild und Siegfried mit historischen Ereignissen vom Untergang der Burgunden durch die Hunnen und überträgt das Geschehen auf die Zeit des staufischen Rittertums und auf real existierende Orte am Rhein und an der Donau. So entsteht ein europäischer Mythos mit Worms als Hauptschauplatz. Die Falken, die du ziehst, das ist ein Edelmann. Ja. Das Reich unter der Führung des Burgunderkönigs Gunther steuert von Anfang an auf seinen Untergang zu. Der Weg dorthin ist abenteuerlich. Und das, was die Helden verkörpern und erleben, eine musterhafte Geschichte. Ihnen Welle Gott behirten, du musst die Schiere verloren haben. Das Nibelungenlied nimmt ja eine Sonderstellung ein. Wir haben die höfischen Romane, alle mit schönem Happy Ending. Und wir haben das Nibelungenlied mit dem Untergang der Nibelungen. Die älteste Handschrift heißt ja auch der Nibelungenot, heißen die letzten Worte. Das heißt also der Untergang der Nibelungen. Das ist singulär in der Literatur der Zeit. Volker Mertens ist Professor für ältere Literatur und Sprache an der Freien Universität Berlin. Es ist klar, es handelt sich um einen Stoff, der als heimisch gilt, im Unterschied zum Stoff um König Artus, um Tristan und so weiter, der aus Frankreich importiert worden ist. In 39 Aventüren und, je nach Fassung, ungefähr 2400 Strophen handelt das Lied vom Aufstieg und Tod Siegfrieds und dem Untergang der Nibelungen. Das Lied beginnt mit dem Besuch des Drachentöters am Hof des Burgunderkönigs Gunther. Und dem Beginn seiner Liebe zu Kriemhild, die den Untergang schon ahnt. Das Lied wurde gesungen, vorgetragen und mit der Laute begleitet. Siegfried, was geheißen der schnelle Degen gut, er versuchte viele Rieche durch elendhafte Mut. Durch seines Liebes Stärke er reiht in männige Land. Ja. Nur der zwielichtige Hagen, Berater und Verwandter der Burgunder, kennt am Burgunderhof in Worms die Abenteuer des jungen Siegfried, des Drachentöters. Dann weiß Hagen eine ganz interessante Geschichte zu erzählen, wie dieser Siegfried einst den Schatz der Nibelungen erworben hat, wie er im Land der Nibelungen, einem mythischen Ort, auf die Nibelungenkönige Schilbung und Nibelung gestoßen ist, die vor ihrem unermesslich großen Schatz sitzen und nun an Siegfried das Ansinnen herantragen, er möge ihnen dabei helfen, diesen Schatz zu teilen. Siegfried kann es aber ganz offensichtlich nicht zur Zufriedenheit der Nibelungenkönige erfüllen. Daraufhin geraten diese in Zorn, daraufhin gerät Siegfried in Zorn und zwei Zeilen später sind die Nibelungenkönige schon tot. Dann dauert es auch nur ein paar weitere Zeilen, bis das sich Siegfried zum Eigner des großen Schatzes gemacht hat. Irmgard Rüsenberg ist Doktor der älteren Literaturwissenschaft und doziert an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. So gehen auch diese Figuren in diesem Land der Nibelungen miteinander um. Sie sind gesteuert von ihren begehrlichen Blicken und ihrem Haben-Wollen und ihrem Sich-Durchsetzen-Wollen. Und da gibt es nur das Töten und Überleben und sich aneignen eines Schatzes. Als der Gewaltmensch Siegfried die schöne Schwester des Burgunderkönigs sieht, entbrennt seine Liebe. Und auch Kriemhild entflammt. Als sie den Hochgemuten vor sich stehen sah, seine Farbe ward entzündet, die Schöne sagte da: Willkommen, Herr Siegfried, ein edler Rittergut. Da ward ihm von dem Gruße gar wohl erhoben der Mut. Schlichter kann sie ja nicht grüßen, und schon diese schlichten Worte, die erste Anrede, die bringt ihn ganz und gar durcheinander. Peter Wapnewski hat das Nibelungenlied in der Fassung von Karl Simrock von 1827 vollständig gelesen und kommentiert. Der König stellt ihm eine Bedingung. Siegfried soll ihm helfen, die überstarke Isländerin Brünhild zu freien. Die will sich aber nur dem Mann hingeben, der sie im Dreikampf besiegt. Durch seine Tarnkappe geschützt, unterstützt der Held Gunther, der dadurch den Wettkampf gewinnt. Siegfried war kräftig, kühn und auch lang. Den Stein warf er ferner, dazu er weiter sprang. Ein großes Wunder war es und künstlich genug, dass er in dem Sprunge den König Gunther noch trug. Der Sprung war ergangen, am Boden lag der Stein. Gunther war's, der Degen, den man sah allein. Brunhild die Schöne ward vor Zorne rot. Gewendet hatte Siegfried dem König Gunther den Tod. Gunther verfügt über etwas, über das Siegfried nicht verfügt, nämlich über Selbstbeherrschung. Wir erleben im gesamten Lied kein einziges Mal, dass er in Wut gerät. Er ist eigentlich der große Manipulator. Aber ihm geht dieses Charisma des Siegfried ab, diese Unmittelbarkeit und die körperliche Stärke, auch die Männlichkeit. Das sind zwei Figuren, die ein perfides Arrangement miteinander treffen. Jeder bringt gewisse Potenzen ein und lässt anderes vermissen. Und der Zusammenschluss legt erst einmal den Schluss nahe, dass beide miteinander paktierend unschlagbar wären. Ja? Aber da haben die Figuren nicht mit den Frauen gerechnet. In der Hochzeitsnacht verweigert sich Brünhild dennoch dem König. Erneut muss der Mann mit der Tarnkappe einspringen. Er hilft Gunther beim Vollzug der Hochzeitsnacht. Im großen Streit der Königinnen um die Rangfolge fliegt der Betrug auf. Brünhild fühlt sich entehrt. Hagen soll sie rächen. Er ersticht Siegfried und bringt den Nibelungenschatz unter seine Kontrolle. Jahre später wirbt der Hunnenkönig Etzel um die schöne Witwe Kriemhild. Die sieht durch die Werbung nun endlich eine Chance, sich an ihrer Sippe zu rächen. Sie folgt Etzel in seine Burg und lockt ihre Verwandten mit 9000 burgundischen Rittern in eine Falle. Alle sterben. Ich kann euch nicht bescheiden, was seither geschah, als dass man Frauen und Ritter immer weinen sah. Dazu die edlen Knechte um lieber Freunde tot. Hier hat die Meer ein Ende. Das ist die Nibelungennot. Ihnen kann ich nicht bescheiden, was sie da geschah. Wann Ritter und Frauen weinen, man da sah. Dazu die Edelknechte, ihr lieben Freunde tot. Ja, ja, hat das Meere ein Ende, das ist der Nibelungennot. Wir bleiben mit den Leichenbergen der Nibelungen, mit den getöteten, enthaupteten, zerstückelten Protagonisten am Schluss auf uns selbst alleine zurückverwiesen. Dr. Peter Glasner ist Mediävist an der Uni Bonn. Das macht die Modernität der Nibelungen eben als potenzielle Projektionsfläche aus, dass er eben nicht eingerahmt wird von diesen zeitgenössischen Deutungsperspektiven oder Belehrungen, wie man sich nun hätte besser verhalten sollen, wie man den Untergang hätte vereiteln können, dass es dort nicht einen zeitgenössischen moralischen Zeigefinger eines Erzählers gibt. Friedrich Hebbel, der ja selbst Nibelungen-Dramen geschrieben hat, hat gesagt, die haben keine Eingeweide und man muss ihnen Eingeweide geben. Damit meint er, es wird nichts darüber gesagt, was die empfinden und es wird nur davon gesprochen, wie sie handeln. Und man muss aus den Handlungen die Motivationen erschließen. Also ist Kriemhild die Rächerin, die Blutrünstige oder ist sie die große Liebende? Und das ist das ganz Interessante am Nibelungenlied, weil es nicht sagt, was die Figuren jeweils empfinden, muss der interpretatorische Zusammenhang durch den Rezipienten gestiftet werden. Leck. Oper Halle. Einen Abend später Wiederaufnahmeprobe zur Walküre. Dann kommen wir nicht. Nein, wir müssen nur. In der Walküre nimmt die Geschichte vom freien Heldenmenschen Siegfried und vom Untergang des Göttergeschlechts Fahrt auf. Seitdem sich der Ring im Besitz des Drachen Fafner befindet, gilt Wotans Streben der Absicherung seiner Macht. So hat er nicht nur 9 Walküren gezeugt, die für ihn die gefallenen Helden nach Walhall bringen. Sondern auch das Welsungenpaar Siegmund und Sieglinde. Denn während ihm selbst durch Verträge die Hände gebunden sind, ersehnt er einen freien Helden, der den Ring zurückgewinnen und die Welt dadurch vor dem Fluch des Rings bewahren könnte. Siegfried wird diese Funktion erfüllen, doch er muss erst noch gezeugt werden. Dies geschieht durch einen Inzest des Geschwisterpaares Siegmund und Sieglinde. Wotan Gattin Fricka will Rache für diesen Frevel. Siegmund soll sterben. Wotan soll Siegmund im Zweikampf unterliegen lassen. Brünnhilde, die sich aus Mitleid mit Siegmund und Sieglinde gegen Wotans Willen zu stellen versucht hatte, flieht mit der schwangeren Sieglinde und kündigt ihr an, dass sie den Helden Siegfried gebären wird. Wotan bestraft ihren Ungehorsam. Er versetzt Brünnhilde auf einem von Feuer umgebenen Felsen in Schlaf. Nur der mutigste Held wird sie erwecken und befreien können. Der Wagner rettet uns ja nicht vor dem völligen Untergang. Aber die Beschäftigung mit Kunst, mit diesem ungeheuerlichen Opus des Musiktheaters, das kann schon diesem Leben zu einem größeren Reichtum, einfach Erweiterung des Horizontes und damit eben auch der Lebenschance, die der Einzelne hat, das kann dazu verhelfen. Und das will ja auch Kunst. Es ist die Zeit der Staufer, als das Nibelungenlied geschrieben wird. Die Staufer errichten das größte Imperium des Mittelalters und entwickeln darüber hinaus auch einen regen Kulturbetrieb. Es werden Universitäten und Städte gegründet, ein neues Rechtssystem geschaffen und die höfische Kultur gefördert. In der Hofgesellschaft von Kaiser Barbarossa sind viele Minnesänger zu finden, wie zum Beispiel Friedrich von Hausen oder Bligger II. Von Steinach. Viele vermuten in ihm den Dichter des Nibelungenliedes. Wie viel mich erlehre, was da gelegen tut. Die Lütze hätten alle Jammer und Not. Mit Leide was verändert des Königes hochgezieht. Das ist ein Lied, das meines Erachtens vom Adel für den Adel geschrieben wurde und als große Warnung verfasst wurde vor der aktuellen politischen Situation der Kreuzzüge und des Untergangs des Rittertums. Neben der Entstehung höfischer Kultur ist die Zeit der Staufer auch die Epoche der Durchsetzung machtpolitischer Interessen. Es ist die Zeit der Kreuzzüge und Kaiser Friedrich Barbarossa führt den dritten Kreuzzug nach Jerusalem an. 1204 wird Konstantinopel von den Kreuzrittern niedergemacht. Wir haben aber durchaus absolut aktuelle Bezüge, die die politische Situation des 12. Jahrhunderts schildern. Und wir haben eine massive Kritik im Nibelungenlied an der Darstellung der gewaltsamen Szenen. Dr. Jürgen Breuer ist ein Wormser Privatgelehrter und Historiker. Die Absicht des Verfassers war, dass man diese übermäßige Wettpolitik der Staufer, dass die begrenzt werden muss. Man wollte die Ritter davon abhalten, dass sie den Rest der Welt mit ihren Kreuzzügen dann befrieden. Ja, hat das Meere ein Ende, das ist der Nibelungenlied. Ein politisches Lied also, das mit seinem perspektivlosen Untergangsende warnen möchte vor der Fortführung der politischen Mittel. Berechtigterweise. Denn ein Zeitalter geht zu Ende, und dessen Untergang ist im Nibelungenlied vorweggenommen. Es ist ja zunächst einmal diese Erschütterung da, nachdem alle großen Helden tot sind. Diese Erschütterung, die gibt auch erst einmal den Blick frei auf eine Realität, die ihres Ungenügens überführt wird, als eine Realität, in der hergebrachte Werte einfach nicht mehr tragen. In allen Figuren brodeln Ansprüche von Individuierung, für die es noch keinen sozial beschreitbaren Weg gibt. Aber es ist sozusagen der erste Schritt gemacht. Es bricht eine Welt zusammen. Eine Welt, der innere Zusammenhalt abhanden gekommen ist. Mit der Erfindung des Buchdrucks wurden die Handschriften natürlich vollkommen unökonomisch. Man hat an diesen Rittergeschichten keinen Geschmack mehr gefunden. Und sie wurden dann zum großen Teil, die Handschriften, verwendet zu frommen Bibeleinbänden und so weiter, wie wir sie heute noch als die Mainzer Schnipsel zum Beispiel kennenlernen. Die wurden einfach zerschnitten, die Handschriften, weil sie nicht mehr en vogue waren und verwendet, weil Pergament teuer war. Als der Wundarzt Jakob Hermann Obereit die paar Handschriften, die dem Zerschnipseln entgangen waren, Mitte des 18. Jahrhunderts wiederentdeckte, wusste die Aufklärung wenig mit dem Nibelungenlied anzufangen. Und Friedrich der Große schrieb dem Verfasser des ersten Sammelbandes, der neben dem Nibelungenlied auch Wolframs Parsifal enthielt, folgenden Brief. Hochgelahrter, lieber Getreuer! Ihr urteilt viel zu vorteilhaft von denen Gedichten aus dem 12., 13. und 14. Säkulo, deren Druck ihr befördert habet und zur Bereicherung der deutschen Sprache so brauchbar haltet. Meiner Einsicht nach sind solche nicht einen Schuss Pulver wert und verdienten nicht, aus dem Staube der Vergessenheit gezogen zu werden. In meiner Büchersammlung wenigstens würde ich dergleichen elendes Zeug nicht dulden, sondern herausschmeißen. Das mir davon eingesandte Exemplar mag Dahero sein Schicksal in der dortigen großen Bibliothek abwarten. Viele Nachfrage verspricht aber solchem nicht. Euer sonst gnädiger König Friedrich. Doch bald hatte das Nibelungenlied erneut Konjunktur. Denn jede Untergangsgeschichte ist zugleich auch Laboratorium des Heroischen. Die Helden des Nibelungenliedes werden zu deutschen Helden. Seit 1806, dem Untergang des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, sollte das Nibelungenlied bereitstellen, was die gesellschaftspolitische Realität verweigerte: Nationalbewusstsein. Das ist eine lange Geschichte, dass also auch schon Goethe gesagt hat, jedes Volk müsste sein Nationalepos, seine Epopöe haben, und die Deutschen hatten nichts. Und dann kam das Nibelungenlied gerade richtig, also die deutsche Ilias hat man es relativ früh genannt, wie die Ilias die Werte der griechischen Gesellschaft verkörpert, so würde das Nibelungenlied die Werte der germanischen Gesellschaft und auch damit der altdeutschen Gesellschaft verkörpern. Man erzog ihn mit dem Fleiße, wie ihm geziemend war. Was ihm Zucht und Sitte der eigne Sinn gebar, das ward noch eine Zierde für seines Vaters Land, dass man zu allen Dingen ihn so recht herrlich fand. Siegfried ward geheißen, der edle Degen gut. Die Nibelungen werden zum urdeutschen Mythos gemacht. Man hat im 19. Jahrhundert damit argumentiert, dass das Nibelungenlied im Gegensatz zu anderen großen Texten der höfischen Klassik, also der mittelhochdeutschen Zeit, keine französische zum Beispiel Vorlage hat. Dem Nibelungenlied fehlt ein solcher quasi fremdsprachlicher Referenztext und machte ihn dadurch vermeintlich zum prädestinierten Anwärter eines Nationalmythos und damit zu einem urdeutschen Stoff. Eine sehr problematische Geschichte, weil eben von Lüge, Mord und Untergang die Rede ist und weil das natürlich etwas ist, was man sich eigentlich als Nationalepos nicht so sehr wünschen würde. In Ermangelung anderer Epen wird das Nibelungenlied trotzdem zur Ilias des Nordens und schafft mit der Übersetzung von Karl Simrock 1827 den Sprung in den bürgerlichen Bücherschrank. Viel Wunderdinge melden die Mähren alter Zeit, von preisenswerten Helden, von großer Kühnheit, von Freud und Festlichkeiten, von Weinen und von Klagen, von kühner Recken streiten, mögt ihr nun Wunder hören sagen. Die Kenntnis des Nibelungenliedes gehört zum guten Ton. Friedrich Hebbel dramatisiert die Nibelungen für die Bühne und Richard Wagner schafft mit dem Mythos Nibelungen einen neuen Mythos, den Ring des Nibelungen. Er benutzt dafür Baumaterial aus den verschiedensten Quellen. Er benutzt das Baumaterial eben aus den Edda-Liedern, aus den Sagas und aus dem Nibelungenlied. Aber der Plan hat nichts mit dem Alten zu tun, sondern der Plan ist ganz neu. Also das Ringen um den Ring, das kommt in den mittelalterlichen Quellen überhaupt nicht vor, sondern das ist eindeutig 19. Jahrhundert. Das ist ein Mythos von Macht und Liebe aus der Perspektive der Revolutionszeit, also der 48er Zeit und dann auch noch des weiteren 19. Jahrhunderts. Richard Wagner hat die Auffassung des Nibelungenstoffs im 19. Jahrhundert geprägt wie kein anderer. Er hat das Siegfriedbild und die Klangfarbe des Mythos dauerhaft in das kollektive Gedächtnis implementiert. Doch die Grundlage für den Ring des Nibelungen war nicht ausschließlich das Nibelungenlied. Richard Wagner hat Nibelungensage, Nibelungenlied und anderes Sagengut hoffnungslos durcheinander gewirbelt und verquickt. Um den Ring des Nibelungen zu gestalten, nahm er Teile aus der Edda, der Völsungasaga, der Tidrex-Saga, dem Nibelungenlied, und hat sich auch bei antiken Vorbildern, wie zum Beispiel Aeschylus oder der Bibel, bedient. Wer sich mit dem Nibelungenlied beschäftigt, hat Wagner seither immer irgendwo im Hinterkopf. Also die Sicht auf Siegfried ist durch Wagner geprägt, die Sicht auf Hagen ist durch Wagner geprägt. Aber Wagner hat die mythischen Hintergründe, die im Nibelungenlied überhaupt nicht vorkommen. Hagen ist bei ihm ein Sohn Alberichs, der den Ring haben will. Der Ring kommt im Nibelungenlied überhaupt nicht vor. Also Wagner hat das in seine neue Mythensynthese eingeschmolzen und dabei ist vom Nibelungenlied gar nicht mal so furchtbar viel übrig geblieben. Oper Halle. Wiederaufnahme Siegfried. Der dritte Teil der Tetralogie. Hin zu ihr muss ich sie lassen und dann gehst du wieder zurück neben Botha. Kann ich mir nicht merken, weil ich noch innerlich. Siegfried ist ein rechter Recke, der die Furcht nicht kennt und der sich auch schon mal ein kaputtes Schwert mit bloßen Händen schmiedet. Mit diesem erlegt er den Drachen und stiehlt aus dessen Höhle einen Zauberhelm und den fluchbeladenen, machtverheißenden Ring. Durch die Berührung mit dem Blut des Ungeheuers kann Siegfried plötzlich die Vögel verstehen. Ein Waldvogel weist ihm den Weg zu Brünnhildes Gefängnis. Siegfried durchbricht den feurigen Keuschheitsgürtel und erlebt zum ersten Mal die Liebe. Und die Angst. Erst im Angesicht der Liebe erlebt Siegfried den Schauer der Furcht. Wotan muss mit ansehen, wie sein eigens gezeugtes Geschlecht sich seiner Kontrolle entzieht. Die Macht der Götter ist gebrochen. Siegfried hat den fatalen Ring. Wird er auch ihm Unheil bringen? In dem Kunstwerk, was Wagner erschaffen hat, das ist 19. Jahrhundert mit dieser Sehnsucht nach Mittelalter. Ja. Also in einer Zeit, wo deutsche Magnaten, Industrielle oder auch noch Spätadlige sich am Rhein irgendwelche Ruinen gebaut haben. In diese Zeit hat der Wagner nun diesen mittelalterlichen Mythos bemüht. Ist dieses Nibelungenlied da noch sehr, sehr deutlich präsent, aber auf eine sehr, sehr freudsche Art und Weise. Richard Wagners neuer Mythos, der Ring des Nibelungen, will es gleich mit dem ganzen frühkapitalistischen System aufnehmen. Alle Not der Welt entspringt der Gier nach dem Rheingold und dem verfluchten Ring. Mit den ersten Noten zu Siegfrieds Tod, 1848, schreibt Wagner auch seinen Text »Die Revolution«. Ja, wir erkennen es. Die alte Welt, sie geht in Trümmer. Eine neue wird aus ihr entstehen. Denn die erhabene Göttin Revolution, sie kommt dahergebraust auf den Flügeln der Stürme. Das hehre Haupt von Blitzen umstrahlt. Das Schwert in der rechten, die Fackel in der linken. Das Auge so finster, so strafend, so kalt. Und doch, welche Glut der reinsten Liebe. Welche Fülle des Glücks strahlt dem daraus entgegen, der es wagt, mit festem Blicke hineinzuschauen in dies dunkle Auge. Wagner wollte einen Gesellschaftsmythos schaffen. Worauf sollte die Gesellschaft aufgebaut sein? Auf Hierarchie, auf Macht, auf Besitzstreben, also der Raub des Rheingolds, die Aneignung der materiellen Werte und die Bedeutung dieser materiellen Werte, die Bedeutung der Macht und als Gegenspiel eben die Liebe. Und Brünnhilde verkörpert die Liebe, Wotan verkörpert die Macht, Alberich verkörpert die Besitzgier. Und man hat Wagner relativ früh auch interpretiert im Lichte des Frühsozialismus und hat gesagt, das ist eine Allegorie auf die moderne Gesellschaft. Auch Wagner geht es um Macht, aber die implantiert er anders. Nicht mehr in diese feudal-hierarchische Welt, sondern er implantiert sie in diese Mann-Frauen-Welten hinein. Und ich denke, dass er schon ein ganz interessantes Problemfeld aufreißt, was die Abhängigkeiten zwischen den Geschlechtern anbetrifft. dass hier eigentlich im mythischen Gewand auch eine durchaus problematische bürgerliche Beziehungswelt auf die Bühne gestellt wird. Theodor Wiesengrund Adorno zum Beispiel fand das Werk verabscheuungswürdig und abwegig. Ihm missfiel das musikalische Erlösungspathos, mit dem der Komponist Untergang und Vernichtung auf der Bühne im Sinne einer positiven Utopie verklärte. Unterm Namen Erlösung wird die Negativität und die Negation der bürgerlichen Welt unterschiedslos für positiv ausgegeben. Der Weltuntergang am Ende des Rings ist zugleich ein Happy End. Die Wagnersche Erlösung ist die letzte Phantasmagorie. Anstelle der Transzendenz setzt sie das Trugbild des fortlebenden, aufschwebenden Subjekts, das flüchtig entspringt im Augenblick von dessen Vernichtung. In der innersten Zelle der Erlösungskonstruktion wohnt das Nichts. Thomas Mann, glühender Wagner-Musikverehrer, machte keinen Hehl daraus, dass er bei aller Bewunderung für das musikdramatische Œuvre Wagners mit dessen theoretischen Schriften nicht viel anfangen konnte. Es ist müßig, große Männer aus der Verewigung ins Jetzt zu beschwören, um ihnen ihre etwaige Meinung über Probleme gegenwärtigen Lebens abzufragen, die ihnen so nicht gestellt waren und denen sie geistesfremd sind. Begnügen wir uns, Wagners Werk zu verehren als ein gewaltiges und vieldeutiges Phänomen deutschen und abendländischen Lebens, von dem tiefste Reize ausgehen werden, alle Zeit auf Kunst und Erkenntnis. Der dänische Filmemacher Lars von Trier, der für die Bayreuther Ringinszenierung im Jahr 2006 als Regisseur vorgesehen war, gab das Projekt bereits im Vorfeld auf. Es würde seine Kräfte übersteigen. Meiner Ansicht nach muss man Wagner gefühlsmäßig erfahren. Das ist und war immer die Idee. Gefühle lässt man nur zu, wenn man das Medium als real akzeptiert. Siegfried, Wotan, Fafner, Brünnhilde und alle anderen sind echt und lebendig und bewohnen eine echte Welt. Wir brauchen keine Parallelen. In Wirklichkeit sind die Parallelen geradezu verwirrend. Überlasst die Parallelen und die Interpretationen dem Publikum. Eine Forderung, mit der der Regisseur Hans-Günther Heime überhaupt nichts anfangen kann. Das ist eine dänische Ansicht. Das ist Denken und Fühlen kann man nicht trennen. Wenn man zu wirklichen Gefühlen kommen will, kann man das Denken nicht weggelassen haben und umgekehrt auch nicht. Also große Kunst hat mit Gefühlen natürlich ungeheuer viel zu tun, aber auch mit Denken. Das eine interessiert mich und das andere einen feuchten Kehricht. Nachdem die Nibelungen Wagner als Stoff für die längste und pathetischste Opernkomposition der Weltliteratur gedient hatten, wurden sie zur Kompensation des Ersten Weltkrieges herangezogen. Völkische wie nationalsozialistische Kreise suchten nach dem Ersten Weltkrieg die Niederlage als Siegfrieds Schicksal auszugeben. Wie Siegfried. Unter dem hinterhältigen Speerwurf des grimmigen Hagen, so stürzte unsere ermattete Front. Vergebens hatte sie versucht, aus der versiegenden Quelle der heimatlichen Kraft neues Leben zu trinken. Solange die deutsche Wehrmacht im Ersten Weltkrieg siegreich erscheint, orientiert man sich eben an Siegfried. Die Linie zwischen Arras und Soissons ist dann die Siegfried-Linie. Und mit dem Jahr 1916 und dem sich abzeichnen, dass der Krieg möglicherweise nicht gewonnen wird, haben wir dann auf einmal eine Hagenoffensive. Diesem ritterzeitlichen Treue-, Kampf- und Opferbereitschaftsmythos, den das Nibelungenlied ja erzählt, isoliert und pervertiert dann als deutsche Treue, deutsches Heldentum und deutscher Kadavergehorsam für vorbildlich und eben für genuin deutsch gehalten werden. »1922 bis 1926 drehen Fritz Lang und Thea von Harbou ihre Nibelungenfilme. Erneut wird das Nibelungenlied eingesetzt, der empfindlich getroffenen Nation einen massentauglichen Mythos zu schaffen. Aus der läuternden Meisterung der Katastrophe soll dann aber doch neuerliches nationales Selbstwertgefühl erwachsen. Die stumme Beredsamkeit des Filmes sei, so Thea von Harbou, dazu berufen, als ein Sendbote von deutschem Wesen, deutscher Arbeit, Geduld und Kunst, zu einem jener Apostel zu werden, zu denen der Meister sprach: Gehet hin in alle Welt und lehret alle Völker. Die Nibelungentreue, die da immer wieder anzitiert wird, genau die gibt es im Nibelungenlied nicht. Die bauen ja ihren Plot genau um dieses Treue-Moment herum auf. Zumal für den zweiten Teil. Und die schaffen es so darzustellen, dass einerseits die Burgunden vorbildhaft dastehen als ein Personenverband, der noch in Treue miteinander verbunden ist, und gleichzeitig Kriemhild als jemanden darzustellen, die alle ihre Grausamkeiten begeht, weil sie in Treue Siegfried verbunden ist. Das alles hat ja gar nichts mehr mit dem Nibelungenlied zu tun. Das ist pure Ideologie. Fritz Lang erzählt eben auch den Unterschied zum Beispiel der Kulturen von Worms und des Etzelvolkes als eine Unterschiedlichkeit von Zivilisationsstufen. Man könnte das auch gelinde gesagt für ästhetischen Rassismus halten. Und damit sind die Nibelungen sozusagen auf dem Scheitelpunkt ihrer Karriere angekommen, der Vereinnahmung durch die nationalsozialistische Idee. Das Wort von der sprichwörtlichen Nibelungentreue machte die Runde. Die Nibelungendichtung wurde von den Nazis als Epos vereinnahmt, das Werte wie bedingungslose Gefolgschaft und unverbrüchliche Treue propagierte. Dabei wird keiner dieser Werte im Nibelungenlied besonders hervorgehoben, im Gegenteil. Man könnte das Werk als Warnung vor Gewalt, Maßlosigkeit und blinder Rachsucht begreifen. Die Nibelungen haben über die Jahrhunderte eine Maschinerie zur Mythenproduktion angeworfen, die im Nationalsozialismus ihren verzerrten Höhepunkt findet. Es wird ja ebenso Siegfried, der strahlende, schier unverwundbare Held, zum Vorbild hypostasiert, wie auch dessen Mörder Hagen als der treueste aller Treuen. Und diese Widersprüche kann man sich ja eigentlich nur eben auch mit dieser partiellen Rezeption erklären, dass man nur Versatzstücke zur Kenntnis nimmt, weil man sich sonst eben auch als Rezipient des 19. und 20. Jahrhunderts in heillose Widersprüche verstricken würde. Die Nibelungentreue wird zur Leitidee des hitlerschen diktatorischen Systems. Der Wahlspruch der SS: Meine Ehre heißt treu. Persönliche Loyalität zu Adolf Hitler entspricht der germanischen Gefolgstreue. Widersprüche tun sich auf und werden nivelliert. Ist Adolf Hitler Siegfried oder sind die zum Sterben Verurteilten Siegfried? Egal. Das Einzige, was zählt, ist die Verbundenheit der burgundischen Krieger untereinander, die für ihre Ehre gemeinsam in den sicheren Tod gingen. Es gibt also sozusagen die platte Rezeption, die sich in diese Kadavergehorsams-, Nibelungentreuen Rezeptionslinie stellt. Demgegenüber hatte aber Göring keine Hemmungen bei der Niederlage von Stalingrad 1943, den Kessel von Stalingrad mit Etzels brennender Halle in einer langen Rede zu vergleichen. Und aus all diesen gigantischen Kämpfen racht nun der Kampf um Stalingrad heraus. Wir kennen ein gewaltiges, heroisches Lied von einem Kampf ohne Gleichen. Das hieß der Kampf der Nibelungen. Auch sie standen in einer Halle von Feuer und Brand, löschten den Durst mit eigenem Blut, aber kämpften und kämpften bis zum Letzten. Diese Überzeugungen fließen ungehindert ein in den nationalsozialistischen Lehrplan, den Schulunterricht, die Lesebücher und direkt ins deutsche Gedankengut. Die Darstellung der Nibelungensage in diesen Büchern, die bezieht sich in der nationalsozialistischen Erziehungswelt eben darauf, dass auch der Tod seine Reize hat, wenn man für das Volk und für das Vaterland kämpft. Sie können das nachlesen in verschiedensten Lesebuchartikeln von 1942, 43, wie jetzt der Sagenraum vereinnahmt wird in dieser Richtung, dass also das Volk ruhig untergehen kann, wenn die Ideologie bewahrt wird. Ihnen kann ich nicht bescheiden, was sie da geschah. Wann Ritter und Frauen weinen, man das ach. Dazu, ihr edlen Knechte, ihr lieben Freunde tot. Das Meere ein Ende, das ist der Nibelungen-Not. Ja, machen wir den ganzen Takt. Achtung bitte, wenn du beginnst hier zu frösteln und zu frieren, du bist hier noch, ja? Oper in Halle. Wiederaufnahme Götterdämmerung. Der vierte und letzte Teil der Tetralogie. Der Untergang geht rasend seiner Erfüllung entgegen. Siegfried hat seine Liebe zu Brünnhilde entdeckt, der er den fluchbeladenen Ring als Unterpfand seiner Liebe schenkt. Aus dem verfluchten Machtsymbol ist ein Symbol der Liebe geworden. Doch Brünnhildes Liebe kann den unbedarften Siegfried nicht gegen die Bosheit einer von Machtgier und Neid korrumpierten Welt schützen, in deren Intrigennetz sie selbst sich schließlich verstrickt. Am Ende ist Siegfried tot. Walhall brennt, Wotan und Brünnhilde löschen sich selber aus. Die Trümmer gescheiterter Pläne scheinen unausweichlich zur Auflösung der bestehenden Welt zu führen. Wie im Nibelungenlied bleiben die Zuschauer mit dem Untergang zurück. Ich habe diesen Ring ja schon mal angefangen in Nürnberg vor 30, 40 Jahren, habe dann abgebrochen in einer Situation der Nach-68er-Wehen, wo diese Nazi-Belastung und der ganze Dreck, der auf dem Material ja noch so verkrustet und dick da drauf war. Peter Stein hat zum Beispiel im selben Jahr in Paris aufgehört, der Ronconi in Mailand. Also diese Generation hat das irgendwie damals nicht in der Weise gepackt, wie ich glaube doch, dass man heute nach dem, was man auch an analytischen Fähigkeiten sensibilisiert, als man damals eben in allem Widerspruch noch enger war, kommt man da heute weiter. Wann Ritter und Frauen weinen, man das ach. Der nationalmythische Missbrauch der Nibelungen und des Nibelungenstoffes hat nach dem Zweiten Weltkrieg eine schon so lange Geschichte, dass es so schien, als seien die Nibelungen völlig diskreditiert und seien eben auch für das kulturelle Leben von Oper und Bühne nicht mehr tauglich. Ja, das Meere ein Ende, das ist der Nibelungen-Not. Die Nibelungen sind tot. Was gehen uns die Nibelungen an? Die Helden haben ausgespielt, schreibt einer Schleef in den 1980er Jahren. Ich sage nicht, dass ich nicht mehr mitmachen will, aber worum geht es eigentlich? Lässt Heiner Müller Gernot in seinem Stück Germania fragen. Man beginnt den Ring wieder aufzuführen und interpretiert Hebbels Nibelungen neu. Vor allen Dingen in den 60er und 70er Jahren taucht dieser Stoff eben auch wieder auf, dann allerdings befreit von nationalen Tönen und eben auch als Unterhaltungsstoff. Und das ist, glaube ich, per se auch nichts Despektierliches, denn auch der Nibelungendichter im 13. Jahrhundert wollte unterhalten. Alle, die sich mit dem Nibelungenstoff beschäftigt haben, wollen mit Fug und Recht unterhaltsame Kulturprodukte herstellen. Ich habe es gewusst. Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Ich trage Brünnhildes Gürtel. Nibelungenfestspiele in Worms vor dem Dom, wo, man erinnere sich, vor vielen hundert Jahren der Streit der Königinnen stattfand. Und dann, ja, dann fragten sich 2002 in Worms am Rhein Dieter Wedel und Mario Adorf. Wie sehen denn die Siegfrieds unserer Tage aus? Wenn Siegfried, der kommt jetzt mit seinen 12 Recken, ist ja ein bisschen ein Jesus-Zitat. Und die müssen wie Skywalker mit seinem Gefolge da reinreiten. Und manchmal sprechen die auch alle im Chor. Die Nibelungen-Festspiele waren erneut geboren. Und seither werden jeden Sommer in Worms am Rhein die Nibelungen aufgeführt. Von Juni bis August reißen sie das Städtchen aus seinem Dornröschenschlaf. Als ich ein kleiner Junge war, fand ich auf einem Tisch ein altes Buch. Ich las das Lied von Siegfried, Kriemhild, König Gunther, seinen Brüdern und von der schönen großen Frau im Feuer, Brünhild. 160.000 Zuschauer versetzen die Stadt Worms in den Ausnahmezustand. In allen Gaststätten werden Hagenbräu und Geschnetzeltes à la Brünhild serviert. Das Nibelungenlied und seine Helden scheinen jede Form von Instrumentalisierung, Missbrauch und Diskreditierung wegzustecken. Die Nibelungen sind nicht tot zu kriegen. Uns ist in alten Mähren wundersviel geseit. Von helle den Lobbebären, von großer Arbeit. Von Freuden hochgezieten, von Weinen und von Klagen. Von Kürner Reckenstrieten, möget ihr nur Wunder hören sagen. König Gunther, die schöne Kriemhild, der tapfere Siegfried, die unbezwingbare Brünhild und der verräterische Hagen. Ein fluchbeladener Schatz, unrechtmäßige Liebesbeziehungen, törichter Heldenmut, Treue, Verrat und Rache. In der neuen Dieter-Wedel-Inszenierung werden sie zum Fantasy-Spektakel. Die Nibelungen 2.0, ein Untergangsmotiv, das ewig unverbraucht erscheint. Die Maschinerie zur Mythenproduktion läuft weiter. Sie hörten die Nibelungen, wie sie wurden, was sie sind. Mythenlabor von Gabi Schlag. Es sprachen Marina Behnke, Frank Arnold, Mario Hassert. Regie Gabi Schlag. Ton und Technik Martin Kropp. Redaktion Gerwig Epkes. Produktion Südwestrundfunk 2013.